Wie schnell vergeht die Zeit, Freund, denk daran. Bald kommt die Ewigkeit, wo man nichts mehr kann. Was nützt mir dann die Welt, Reichtum, Ehr und Geld? Dein ganzes Leben ohne Gott ist dann verfehlt. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenn daran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst für die Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Jetzt reicht dir Jesus noch liebreich die Hand. Eile, oh komme doch mit ins Vaterland, wo es keine Sünd mehr gibt, auch kein Schmerz und Leid. Bereit, denn es ist hohe Zeit. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm.